Meiner Ansicht nach ist dies alles Unsinn. Man sollte gar nicht so milde sein. Im Gegenteil, ganz im Gegenteil. Man sollte so scharf wie nur möglich protestieren. Oder nehmen wir zum Beispiel die Varenz. Sie hat 7 Jahre mit ihrem Mann zusammengelebt, hat ihn und ihre 2 Kinder verlassen und ihrem Mann in einem Brief kurz und bündig geschrieben: »Ich habe eingesehen, dass ich mit Ihnen nicht glücklich sein kann. Ich werde Ihnen nie verzeihen, dass Sie mich betrogen haben, indem Sie mir verheimlichten, dass es noch eine andere Gesellschaftsordnung gibt, nämlich die Kommune. Ich habe es vor kurzem durch einen großmütigen Mann erfahren, dem ich mich auch hingegeben habe. Und mit ihm zusammen gründe ich jetzt eine Kommune. Ich sage Ihnen dies offen, weil ich es für ehrlos halte, Sie zu betrügen. Tun Sie, was Sie für gut befinden. Hoffen Sie aber nicht, mich bewegen zu können, zu Ihnen zurückzukehren. Es ist zu spät. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Mögen Sie glücklich sein.« Sehen Sie, so muss man solche Briefe schreiben. »Diese Terebjewa ist doch die, von der Sie damals erzählten, dass sie nun schon in der 3. illegalen Ehe lebe, nicht wahr?« »Nein, genau genommen erst in der 2. Aber mag sie auch in der 4. oder 5. Ehe leben, was ist denn dabei? Und wenn ich jemals bedauert habe, dass mein Vater und meine Mutter schon gestorben sind, dann natürlich jetzt. Ich habe schon ein paar Mal gedacht, wie ich sie mit meinem Protest aufrütteln würde, wenn sie noch am Leben wären. Ich hätte absichtlich alles so eingerichtet. Ich hätte es ihnen gezeigt. Ich hätte sie in Staunen versetzt. Es ist wirklich schade, dass ich niemanden mehr habe.« »Um ihn ins Staunen zu versetzen?« »Nun gut, das ist Ihre Sache«, unterbrach ihn Pjotr Petrowitsch. »Aber sagen Sie, Sie kennen doch die Tochter des Verstorbenen, dieses blasse Ding. Das ist doch alles buchstäblich wahr, was man von ihr erzählt, nicht wahr?« »Was ist denn dabei?« »Meiner Meinung nach, das heißt meiner persönlichen Überzeugung nach, ist gerade das der normalste Stand der Frau. Warum denn nicht? In unserer heutigen Gesellschaft gilt das natürlich nicht als normal, weil es ein erzwungener Stand ist. In der künftigen Gesellschaft aber wird er vollkommen normal sein, weil er frei gewählt sein wird. Ja, auch jetzt hatte sie das Recht dazu. Sie litt Not und das war sozusagen ihr Kapital, über das sie volles Verfügungsrecht besaß. Selbstverständlich wird in der künftigen Gesellschaft so etwas nicht mehr nötig sein. Ihre Rolle wird in einem anderen Sinne bestimmt, wird ordnungsgemäß und rational bedingt sein. Was Sofia Semjonowna persönlich anbetrifft, so betrachte ich ihre Handlungsweise als einen energischen und tatkräftigen Protest gegen die jetzige gesellschaftliche Ordnung. Und achte sie deswegen umso höher. Ich freue mich sogar, wenn ich sie sehe.« »Man hat mir aber doch erzählt, dass gerade Sie dafür gesorgt haben, dass Sonja aus dieser Wohnung ausziehen musste.« Nun wurde Lebesjetnikow richtig wütend.